Wir müssen nicht eine Million Mann sein, bevor Jesus da ist. Dort wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He wants you to have faith in him. Er möchte, dass wir an ihn glauben. He said, have faith in me. Wir sollen an Jesus glauben, an ihn glauben. Go to Mark. Let me see. Yes, Mark. Amen. Mark 11. Markus 11. Verse 22. Markus 11. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glaube an Gott. Have faith in Christ. Habt Glauben an Christus. Know who you are. Wisse, wer du bist. Know you are not natural. Wisse, dass du nicht natürlich bist. Know you are different. Wisse, dass du anders bist von den natürlichen Leuten. Christ's world is not a natural world. Die Welt von Christus ist keine natürliche Welt. It is a supernatural. Es ist eine übernatürliche Welt. It is heavenly world. Es ist eine himmlische Welt. Amen. Amen. Where Satan cannot touch. Wo der Teufel nicht angreifen kann. Where sicknesses and diseases runs away. Wo Krankheiten wegrennen. Is somebody getting it? Yeah. His world is a wonderful world. Seine Welt ist eine wundervolle Welt. You know, he said, have faith in God. Wir sollen an Gott glauben. You better remember where you live. Erinnere dich lieber daran, woher du kommst. You are living in a heavenly world. Erinnere dich an, wo du lebst. You are not living in the natural world. Du lebst nicht mehr in der natürlichen Welt. Since you became a child of God. Seitdem du ein Kind Gottes wurdest. Now have a new world. Seitdem hast du eine neue Welt. Two worlds on earth. Zwei Welten gibt es auf Erden. The natural world, die natürliche Welt und die übernatürliche Welt. The Christ world is where you belong today. Die Welt von Christus ist die Welt, zu der du gehörst. Go to the book of Revelation. Let us see something. Amen. Amen. I thought I would not preach today, but I will preach. Amen. Amen. The Lord wants me to say things. Amen. Amen. He wants to speak to us. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 12. Offenbarung 12. And verse 7. He said, there was war in heaven. Vers 7. Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. You know, a lot of time we believe, we just think nothing is working. Oft glauben wir, dass nichts funktioniert. That you cannot see what is going on does not mean things are not going on. Nur weil wir keine Ergebnisse sehen, heißt nicht, dass etwas gerade nicht funktioniert. Are you getting it? Mm-hmm. It's like when you plant a seed. Genauso wie du eine Pflanze, einen Samen einpflanzt. That you cannot see anything on the surface nur of the soil. Auf der Oberfläche nicht sieht. Does not mean that seed is not growing. Heißt nicht, dass dieser Samen nicht wächst. It's like when a woman is pregnant. Genauso wie wenn eine Frau schwanger ist. That the tummy is not yet big. Nur weil man den Bauch noch nicht that sieht. That people can see it does not mean she's not pregnant. Heißt nicht, dass sie nicht schwanger ist. There's something happening that da passiert natural, etwas, I cannot even was see. Die natürlichen Augen nicht sehen können. Here it said there was war in heaven. Und hier steht, es gab einen Krieg im Camp. Michael and his angel fought against the dragon. And the dragon fought and his angels. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Satan also have angels. Der Teufel hat auch Engel. Amen. Amen. You better know the angels that you know people. A lot after angels. Es gibt viele Leute, die hinter Engeln her sind. Be after Christ. Sei hinter Christus her und nicht hinter Engeln. Angels are your servants. Engel sind deine Diener. You are bigger than them. Wir sind mächtiger you als are greater sie. Than wir sind größer them. Als sie. Because of the Christ in you. Wegen Jesus Christus. You are the one going to judge them. Wir sind sogar diejenigen, die über die That's Engel richten werden. Das steht in 1. Korinther 6. You are going to judge wir the angels. Werden über die Engel richten. A lot worship them today. Aber viele Menschen beten Engel an It's heute. So evil. Und das ist bösartig. We don't worship what the Creator created. Wir beten nichts an, was erschaffen ist. We worship the Creator, only the Creator. Wir beten nur den Schöpfer an. And not whatever und nicht he das, creates. Was er erschaffen hat. Amen. Amen. Amen. Verse 8. And prevail not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out. that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. The earth is full of Satan and his angels. Die Erde ist voll mit dem Teufel und seinen Engeln. You better know where you are coming from. Wir müssen wissen, woher wir kommen. You better know the path you are to live. Wir müssen wissen, heaven or earth. Worin wir leben wollen, auf dem Himmel oder in der Hölle. Amen. Not, yeah, I do not say hell, I say earth. Oder sozusagen Erde, weil die Erde ohne Christus. Amen. Amen. He said, look at it again. Let us read it again. He said, verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Can you see that the earth is full of Satan's angels? Wir sehen, dass die Erde voll ist mit den Engeln des Teufels. Where you no longer belong. Aber wir gehören nicht mehr zu der Erde. Where you are the deliver from. Wir sind daraus errettet worden. You are of another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. No longer the world where Satan was cast into. Und nicht mehr die Welt, in die der Teufel verbannt wurde. You are either in heaven or you are on earth. Entweder gehörst du zum Himmel oder zur Erde. Then in verse 10, he said, and I heard a loud voice say in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before God, before our God day and night. The Holy Spirit never accuses you. Der Heilige Geist ist nicht unser Verkläger. Amen. Amen. It's not the spirit of accuser. Er ist nicht der Geist, der uns die ganze Satan Zeit is the one that accuses. Beschuldigt. Der Teufel ist derjenige, der uns beschuldigt. The Holy Spirit never convinced you of any sin. Der Heilige Geist wird dir nicht ständig sagen, das ist Sünde, das ist Sünde, das ist Sünde, was du machst. He never, you know, he have his own job. Er hat seine eigene Aufgabe. Jesus introduced him in John 14, John 15, then John 16. Johannes 14, 15, 16 lesen wir, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist. He said he is the spirit of truth. Er ist der Geist der Wahrheit. He said he will reveal things of me to you. Er wird euch Dinge von mir offenbaren. He will reveal me. He will reveal Jesus Christ to you. Er wird Jesus Christus euch offenbaren. Jesus Christ is not sin. Jesus Christus ist nicht Sünde. Is somebody getting it? He will, what his job is always to bring you back to Christ. Seine Aufgabe ist es, dich immer wieder zurück zu Jesus zu führen. Is somebody getting it? You know, his job is, he's not the spirit of condemnation. Er ist nicht der Geist der Verurteilung. He never condemned. Er verurteilt dich nicht. Is some, are you getting it? There was a time, somebody that was here before. The mother phoned, and I told the mother she's no longer here. Meanwhile, she was still here. Es gab eine Zeit, da hat hier jemand gewohnt und diese Person, die hier gewohnt hat, ihre Mutter hat nach ihr gefragt, ob sie immer noch hier wohnt. Und ich habe dann ihrer Mutter gesagt, dass sie nicht mehr hier wohnt. Meanwhile, she was still here. Obwohl sie hier gewohnt hat. But when I dropped the phone, als ich dann aufgelegt habe, I said, I've lied. Habe ich gedacht, ich habe gelogen. Am I going to beg for forgiveness? Soll ich jetzt um Vergebung bitten? The Lord said, I did not lie. Und er hat aber zu mir gesagt, du hast nicht gelogen. He said, the old is what this woman was asking of. Diese Frau hat nach ihrer alten Tochter gefragt. He said, the new daughter is not the aber one ihre that alte is, Tochter lebt that is nicht the one mehr. That is ihre neue good. Tochter ist jetzt hier. He said, the old is what she was asking of. Diese Frau hat nach der alten Tochter gefragt. He said, but the daughter is now the new daughter. Aber die Tochter ist eine neue Tochter. She did not ask of the new. Und dann nach ihr hat sie nicht gefragt. That it means I'm right for telling her. Das heißt, stimmt, no longer dass du gesagt hast, dass es nicht mehr da ist, weil das alte vergangen ist. Es ist das neue, was hier ist. You know, those that believe that the Holy Spirit convinced and condemned. Die Leute, die glauben, dass der Heilige Geist Leute then we go on begging for forgiveness. Die werden auch ständig um Vergebung betteln. And that's why it's so important to hear the voice of Christ. Deswegen ist es so wichtig, die Stimme von Christus zu hören. To know how the Holy Spirit speaks. Du musst wissen, wie der Heilige Geist spricht. Amen. Amen. Know how he speaks. Wissen, wie er spricht. If you know, if I don't know how he speaks, wenn ich nicht weiß, wie der Heilige Geist spricht, hear his voice, und ich seine Stimme nicht höre, I will go and be begging for forgiveness. Werde ich um Vergebung betteln. But because I know how he speaks, aber weil ich weiß, wie er and spricht, I can hear his voice, und ich seine Stimme höre, he said, the old is washed, she acts off. But the new is, hat er gesagt, dass das Alte, das wonach sie gefragt hat, aber das Neue, der neue Mensch lebt jetzt hier. Said, me is I'm right. Deswegen hast du das Richtige gesagt. No longer here. Amen. There are a lot of things like that. Now, there are so many. Es gibt viele Dinge, die that the Lord, you know, sometimes I just say, man, have I made mistakes? He said, no. Und dann frage ich mich, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ist das nicht richtig, was ich gemacht habe? Remember, I called somebody a bastard in the church. Ich habe mal jemanden einen Bastard genannt in der Gemeinde. Amen. Amen. I said, you are a bastard. Ich habe gesagt, du bist ein Bastard. Amen. Amen. Well, after the church, I said, Lord, why should I say such a thing? Und nach der Gemeinde habe ich gefragt, wieso habe ich das gesagt? He said, that is true. He said, that person is a bastard. Das stimmt, diese Person ist ein Bastard. He said, I was once a bastard. Und er hat auch zu mir gesagt, du warst früher auch because ein Bastard. Because I did not know my true father, that is Christ. Weil du deinen wahren Vater nicht kanntest. But now I'm no longer a bastard. Kennst du deinen wahren Vater? Now, jetzt bist du kein Bastard mehr. Du bist ein Kind Gottes. Is somebody getting it? That's what is called bastard. We know all these things in the natural world, they are also in the supernatural world. Weil all diese Dinge, die in der natürlichen Welt sind, sind auch in der geistlichen Welt. Amen. You know, if you are in the flesh, you see that of the natural. Weil wenn du im Fleisch bist, siehst du das Physische. Learn to live. Aber lerne im Geist zu leben. Christ's world is full of mystery. Das Königreich Gottes ist voll von Geheimnissen. Amen. And all these mysteries, what he revealed to me. Und all diese Geheimnisse, die er mir offenbart und ich euch weitergebe. Somebody getting it. Amen. But if I don't know and hear from him. Aber wenn ich das nicht weiß und nicht von ihm höre, amen, I will go and be begging for forgiveness. Dann werde ich um Vergebung bitten. I can even go and apologize to that person that I called bastard. Diese Person, mich bei dieser Person entschuldigen. Amen. Amen. But he said yes. Er sagt ja. Because this person is rejecting me and weil ignoring diese Person me. Verweigert mich als ihren Vater. Deswegen if you really know me as wenn his father, mich als ihren Vater me. Kennt, dann you will not forsake me. Sie mich nicht verlassen. Somebody getting it. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are still in Revelation 12. Offenbarung 12. Verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb. You see the blood. The das blood Blut of Christ's blood. Von Christus. It's our victory. Das ist unser Erfolg. You better know that blood. Kenne dieses Blut. You better remember that blood. Erinnere dich an dieses Blut. That that blood runs through your face. Dass dieses Blut in deinen Adern ist. That blood makes you different from them. Blut unterscheidet dich von ihm. If you really understand that blood, das you will never be afraid of anything. Wirst du keine Angst haben von nichts. What killed it can never was, kill. Was sie tötet, kann dich nicht töten. The Lord told me some time ago. Der Herr hat mir mal gesagt. He said, what killed his children is not sicknesses and diseases. Krankheiten sind nicht das, was seine Kinder tötet. He said they are rejecting him and they are ignoring dass him. Sie ihn verweigern, dass sie nicht an ihn glauben. Das he tötet said, sie. He said that is what kills his children. Das tötet uns. He said they never listen to him. Sie hören mir nicht zu. He said those sicknesses and diseases diese have been paid for. Wurden bezahlt mit seinem Blut. He said he paid it with his own blood. Er hat mit seinem eigenen Blut für diese Krankheit somebody bezahlt. Getting it. Mm-hmm. He said they cannot do anything. Deswegen kann es uns nichts anhaben, uns Kindern Gottes. He said his children are aber seine Kinder werden durch diese Krankheit. He said it's not true all this cancer or whatever. Aber das Problem ist nicht dieser Krebs, ist nicht diese Krankheit. He said they don't know das him, they Problem don't ist diese Unwissenheit. They don't depend on dieses mangelnde they Vertrauen. Don't see him anytime they look around it. Dass sie ihn nicht sehen, wenn sie um sich herum for schauen. Them it's all about the flesh. Es geht ihnen immer um das Fleisch. Is somebody getting it? Amen. Amen. We are of another world. Wir gehören zu einer anderen Welt. If I want to use it, Nigeria and Germany are two different ein anderes countries. Beispiel. Zum Beispiel Nigeria und Deutschland sind zwei verschiedene Länder. They are two different countries. Zwei verschiedene Länder. What they do in Nigeria? Was die Nigeria tun, if you come here and be doing it. Hier versuchst, you may even go to prison. Ist eine Frage der Zeit, bis du im Gefängnis bist. Or you'll be killed. Or you'll be dead. Or something will happen to you. Was wird dir passieren? Because here is another country entirely. Hier ist ein anderes Land mit anderen Regeln. Amen. Or you will be poor. Or you know, there are a lot of things. that will happen to you. Viele Dinge, die passieren können. Amen. So also the world, Christ's world and the natural world. Genauso auch die Welt von Christus und die Welt und diese Welt sind zwei verschiedene. We are born into the supernatural world. Wir wollen eine übernatürliche Welt hineingeboren. And that is what the Bible here is talking about. Und das ist das, wovon die Bibel spricht. Amen. Amen. It's the blood. Without blood, you can never be born into this natural world. Ohne Blut kannst du nicht in diese natürliche Welt hineingeboren werden. And you, without blood, you can never be born into the supernatural world. Und ohne Blut kannst du auch nicht in die natürliche Welt hineingeboren werden. In satanic world, you need blood. In der teuflischen Welt wird auch Blut benutzt. You see, because to cross to be able to go to the spirit world and taste something, you need the blood to cross over. Weil um geistliche Dinge zu bewirken, braucht man Blut. Is somebody getting it? You need blood. Man braucht Blut. Without blood, you cannot cross from this natural world into the supernatural. Ohne Blut kann man nicht von der natürlichen Welt in die übernatürliche Welt. Das ist in Christus so, das ist aber auch beim Teufel so. The satanic world uses animals' blood and human blood. Deswegen in der teuflischen Welt hört man oft, dass Leute geopfert werden, dass Tiere geopfert werden, um Dinge and zu tun. People never die for nothing. Und Leute sterben nicht einfach so. You see all this abortion and all these things that they are doing. All diese Abtreibung und andere Sachen. Der Teufel nutzt dieses Blut. Accident, you know, they suck blood. Er saugt dieses Blut. The blood of human. Von Menschen. But Christ never used human blood. Jesus nutzt nicht das Blut von Menschen. In old, he was using animals' blood. Im Alten hatte das Blut von Tieren. But that now he uses his own blood, God's nutzt blood. Er sein eigenes Blut. Praise the Lord. Hallelujah. You know, human, you know, he never used any human's blood. Er benutzt kein menschliches Blut. What the blood he uses is his own blood. Nutzt, ist sein eigenes That's Blut. God's blood. Das ist Gottes Blut. His blood is not human's blood, sein it's God's Blut blood. Ist nicht menschliches Blut, sondern That's Gottes why Blut. A drop of it pays all the sins of the world. Hat die Sünden der ganzen Menschheit bereinigt. The drop of that blood of Christ's blood davon. Paid all the price. Hat alles bezahlt. It's a wonderful blood. Ist ein wundervolles Blut. Oh, God's blood. Das Blut von Gott. Praise the Lord. Hallelujah. And by the word of their testimony, and the love not their lives unto the dead. Verse 12. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Verse 12. 12. Therefore rejoice, you heavens. He said we should rejoice. Freut euch, ihr Himmel. Your country should rejoice. Dein Land soll sich freuen. Your country should Dein rejoice. Land soll sich freuen. Where you live should Wo rejoice. Du lebst, sollte sich freuen. Is somebody getting it? Your country is heaven. Dein Land ist der Himmel. If you are born into Christ's world, you are already in heaven. In die Welt von Christus geboren wurdest, bist du schon im Himmel. You are no longer here. Du bist nicht mehr hier. You know, we want to, because of 5 senses, we still believe we are still here. Aber in den 5 Sinnen denken wir immer noch, dass wir noch hier hingehören zur Erde. If you walk by faith, you know that you are not Wenn wir im Glauben wandeln, dann merken wir, dass wir nicht you know mehr hier sind. Wenn wir wissen, wer wir sind here. Im Geist, dann wissen wir, dass wir nicht mehr hingehören. You know, spirit, if you understand the message, spirit, soul and body, you know you don't belong here. Wenn wir Körper, Geist und Seele verstehen, dann wissen wir, dass wir nicht mehr zur Erde gehören. Amen. Amen. Your spirit is who you are. Dein Geist ist das, was dich ausmacht. You are a spirit. Du bist ein Geist. You have a soul. Du hast einen Körper. And you live in a body. Und du lebst in einem Nee, du hast einen Geist, du hast eine Seele und du lebst in einem Körper. Your body is just a suit. Dein Körper ist einfach nur ein Anzug für diese Welt sozusagen. It's just a suit. Just like your dress you are wearing. Wie die Kleidung, die du trägst. So ist es ein erdlicher Anzug. You need it to be here. Du brauchst diesen Körper, um hier auf Erden zu sein. Amen. Amen. But that's not who you are. Aber es ist nicht das, was du bist. Who you are is your spirit. Du bist dein Geist. Amen. Amen. Your mistake and your sin never come from your spirit. Deine Fehler und deine Sünden kommen nicht aus deinem Geist. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, if you have a change in the spirit, wenn already, du, wenn dein Geist verändert wurde, to be a son of God does not mean you don't like those things. It's not about those things. Ein Kind Gottes zu sein heißt nicht, dass du nicht mehr lügst und dass du nicht mehr It's about a change in your spirit. Es geht darum, dass dein Geist verändert wurde. That Christ is now in your spirit. Dass Christus jetzt in deinem Geist ist. Spirit never sin. Christ never sin. Denn Christus kann nicht sündigen. But whatever you are doing, that you believe is sin, is coming from your mind. Sie kommen aus deiner Seele, aus deinen Gedanken. Your renewal man. Deine unerneuerte is coming. But don't believe a sin. It's coming from their spirit. Aber bei Ungläubigen, ihre Sünde kommt aus ihrem Geist, weil ihr Geist immer noch zum Teufel gehört, weil er noch nicht errettet ist. We are two people. We are not the same. Deswegen, wir sind nicht so wie die Menschen ohne Jesus. Vers 12. Therefore rejoice you heaven, and you that dwelleth in them. He said, you rejoice. Ihr freut euch. Your country is to rejoice, and you that live there should rejoice. Dein Land und der du in diesem Land wohnst, ihr sollt euch freuen. Jesus came and said, prepare for the kingdom of heaven. Jesus hat gesagt, tut Buße, denn das Königreich Gottes ist nah. He said, repent. He said, now there is a God, yes, I'm here with another kingdom. Ich bin jetzt hier mit einem neuen Königreich. Not earthly kingdom, but heavenly kingdom. Nicht mit einem irdischen Königreich, sondern einem himmlischen Königreich. I'm here with another country. Ich bin hier mit einem anderen Land. Not earthly country, but heavenly Land, country. Aber ein himmlisches Land. You heaven, he says, you rejoice. Ihr Himmel, ihr sollt euch freuen. And those of you that dwell there, God's children, ihr, die darin wohnen, Kinder Gottes, rejoice. Wir sollen uns freuen. Therefore rejoice you heaven. And you that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. You better believe you are no longer of here. Wir müssen glauben, dass wir nicht mehr zu dieser Erde gehören, weil diese Erde wird vom Teufel kontrolliert. He has his own ministry. Er hat seine eigene Aufgabe hier, zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Amen. Amen. Know Christ, please. Kenne Christus. Trust him. Vertraue ihm. The world that you are born to. Die Welt, in die du geboren bist. You are born into. Go to Hebrew 6. Hebrews 6. Praise the Lord. Hallelujah. Here he explained to us how to live there. Hier hat er uns erklärt, wie wir dort leben. How to live in his heavenly world. Wie wir in seiner himmlischen Welt leben. How to live there. How to dwell there. Wie wir dort wohnen. He said right from verse 12. He said, that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit promises. 12, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Is somebody getting it? Faith and patience. Glauben und Geduld. Is how you are going to have everything. So wird that is haben. How everything you are going to come out. So wird sich alles manifestieren. Faith and patience. Glauben und Geduld. Some of us have einige von uns haben Glauben, patience. Aber haben wir Geduld? The two must go together. Das muss beides zusammenlaufen. Amen. Amen. Stop comparing yourself to others. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. You don't want the life they have. Du willst nicht das Leben der anderen. The life they have may be so beautiful. Vielleicht ist das Leben der anderen schön nach dem System der Welt. They may have money and everything. Kinder und Geld und all diese Sachen. That is not what you want. Das ist nicht das, was du willst. Christ in you is bigger than all Christus in dir ist größer als all das. Say that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. It means without faith and patience you cannot inherit the promises. Das heißt, ohne Glauben und Geduld kannst du dieses Erbe nicht, kannst du diese Versprechen nicht erben. I don't know. Let me put something here. Let's go to Psalm 37. Psalm 37. Let me see something there. Amen. Amen. Psalm 37. Please, are we sending the message out in WhatsApp. Mm-hmm. Okay, good. Because they asked yesterday about it. Praise the Lord. Hallelujah. read from verse 1. Psalm 37, 1. It said, free not yourself because of evildoers. Neither be thou envious against the workers of iniquity. Are you getting it? Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herbs. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. He said, trust in the Lord. Vertrau auf den Herrn. And do good. Und tu Gutes. How do you do good? Wie tun you do Gutes? Good by believing Christ. Indem wir an Christus glauben. Amen. Amen. Christ is the only good. Denn nur Christus ist gut. You believe him, that is how you do good. Ihm zu glauben, so tun wir Gutes. It's not giving money to beggars. Nicht Leuten, Bettlern Geld or geben. Or giving clothes to people. Oder Leuten Klamotten schenken. They will praise you and not Christ. Man wird dich feiern, aber nicht Jesus Christus. Is somebody getting it? How to do good is wir Gutes tun, believe in ist, indem wir an Christus glauben. That is the good you want from das ist das Gute, you. Was wir tun sollen. It's not adopting children. Nicht Kinder adoptieren. He says, so shall thou dwell in the land, and verily thou shalt be fair. Delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Commit the way, your way, thy way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Befiehl dem Herrn deine Wege, und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Jenny, can you help us to read verse 6? Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht, und dein Recht wird den hellen Mittag, wie den hellen Mittag. Thank you. And he shall bring forth your righteousness as the light, and your and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord. Do you know how you rest? Wisst ihr, wie wir uns auf den Herrn ausruhen, indem wir an ihn glauben? If you trust him, wenn wir ihm vertrauen, dann ruhst du dich aus. You know, there's fake rest. Es gibt einen falschen, es gibt eine falsche Ruhe hier auf Erden. You know, people will go and sleep. They think they are. You know, that's not rest. Leute, die schlafen, denken, sleep, you are full of worries. Dass im Schlaf haben sie Ruhe, aber selbst im Schlaf bist du total besorgt und voll von Stress. How to rest? Wie wir uns ausruhen, ist, indem wir Christus vertrauen. If you trust him, then you are wenn du ihm vertraust, dann ruhst du dich aus. How to walk is when you are worried. Wir arbeiten, wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen. You are the one working. Dann bist du derjenige, der it's arbeitet. That the one und nicht er derjenige, der arbeitet. Is somebody getting it? He wants, he should work for you. Er soll für dich arbeiten. He said, come on to me. Kommt her zu mir. All die ihr beladen seid, denn ich werde für euch arbeiten. You don't believe me and trust me. Glaub und vertrau mir, das ist dein Job. That's all. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And he shall bring forth your righteousness as the light, and the judgment as the... Then in verse 7, trust in the Lord and wait patiently for him. Is there somebody getting something here? Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Don't give him time. Gib ihm kein Zeitlimit. Is some... Are you getting it at all? Yeah. Amen. Amen. He said, wait patiently. Warte geduldig. You know, we think he forgets. Wir denken, dass Gott uns vergessen hat. Er vergisst nichts. He never, the Bible says he never sleeps, he never falls. Die Bibel sagt, er never schlummert nicht. Er schlummert nicht. He never does. Er nickt nicht he ein. Knows the right time. Er kennt die richtige Zeit. Allow his time to be your time. Allow his time to be your time. Lass zu, dass seine Zeit deine Zeit ist. Amen. Amen. Amen. Stop looking at your own time. Hör auf deine eigene Zeit. He might even speak to you. Don't stop. You know, think he's going. He might speak to you. Vielleicht spricht er zu dir. See him more than any voice. Aber lass zu, dass dir wichtiger ist als seine Stimme. See him more than any dream. Er soll dir wichtiger sein als irgendein Traum von ihm. Amen. Amen. Rest in the Lord and wait patiently for him. Fret not yourself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. You know, people, Wir sehen Menschen und es sieht so aus, als ob sie Erfolg haben, dass sie in Erfolg leben. Because maybe their husband, their money, or weil sie einen Ehemann haben oder weil sie Geld haben oder sonstiges. You know, Joseph was naked, without money, without Joseph hatte nichts. The Bible called him a prosperous Die Bibel hat ihn einen wohlhabenden Menschen genannt. Prosperity is not about property. Wohlstand misst man nicht an Besitz, sondern in Christus. In, the natural world, yes, in der natürlichen Welt geht es um Besitztümer. It's about you have a wife, you have a husband. Du hast eine Frau, du hast einen Mann. You have your dream husband, you have your dream wife. That's prosperity. Frau, du hast einen Traum. In Christ world, Joseph, you don't have anything. Aber in der Welt von Christus, da geht es nicht um sowas. In Genesis 37. In 1. Mose 39 lesen wir das. The Bible called Joseph a prosperous man. Die Bibel hat Josef einen wohlhabenden Menschen genannt. Naturally he was a slave. Obwohl er ein Sklave war. A man naked. Er war nackt. About to be sold. Und wurde gerade verkauft. Are you getting it? He did not call Potiphar the prosperous man. Er hat nicht Who was going to buy him? Er hat nicht die Person, die ihn gekauft hat, einen wohlhabenden Menschen genannt, sondern Joseph, die Person, die verkauft wird gerade, den Sklaven als wohlhabenden Menschen gesehen. That will help you to know what heaven really is. Das zeigt dir, was der Himmel wirklich bedeutet. Amen. Amen. We fight for different things. Wir kämpfen um so We desire different things. Wir wünschen uns so viele Dinge. We want to have them. Wir wollen sie haben. Better be satisfied with Christ. Sei lieber zufrieden mit Christus. I don't know. Oh, Daddy. Rest in the Lord. And wait patiently for him. Free not yourself because of the evil, because of him who prospered in his way. Erzürne dich nicht über den, dessen Wege gelingen ohne Christus. They prosper in their way. Sie haben gelingen auf ihre Weise. The way that seemeth right unto a man, the end of his death, destruction. Aber die Wege, die für den Menschen wohlhabend sind oder aussehen, das Ende davon ist Zerstörung, sagt die Bibel. It might be good today. Heute ist es gut. It might be good tomorrow. Aber morgen ist es auch gut. Wait and see. Erwarte. He said, because of the man who bringeth wicked devices to pass, verse 8, cease from anger and forsake wrath, free not yourself in the wise to do evil. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Still talking about patience. Es geht hier immer noch um Geduld. How to trust him. Wie wir dem Herrn vertrauen. If you trust him, you will be patient. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir auch geduldig sein. Amen. Amen. You will never be worried. Du wirst dir auch keine Sorgen machen. Oh, Daddy. Then the verse 10 says, for yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. But the meek shall help. You know, the wicked, who are the wicked? Wer sind die Übeltäter? Who are the wicked? Wir sind die Übeltäter. The wicked are those that ignore Christ and reject Christ. Übeltäter sind die Jesus Christus verweigern. It's not those that you know what Christ called wicked. Es geht um das, was it's not the same as what Jesus man bösartig nennt, weil das wicked ist das gleiche wie was der Mensch bösartig nennt. You know, people call there are things that people call wicked. Es gibt Dinge, die Welt bösartig sieht. If a beggar come here today, wenn ein Bettler hier hinkommt, I will not give that beggar any money. Will ich dem Bettler kein Geld geben? Because what I have is Christ. Das, was ich habe, ist Christus, nicht das Geld. Is somebody getting it? And you know that beggar might see me as wicked. Dieser Bettler wird vielleicht sagen, ich bin bösartig. Can you see what they call wicked? And if people around can even see wicked. Und Leute um mich herum werden sagen, du bist bösartig. Amen. The beggar is wicked. Aber es ist der Bettler, der bösartig ist. He refuses to trust in the Lord. Weil er sich weigert, den He refuses to accept Jesus. Er verweigert Jesus Christus. I'm talking about somebody that is not of Christ. Ich spreche über jemanden, der nicht von Christus ist. Not believing Christ, not trusting him, not depending on him. Sich auf ihn wicked zu verlassen, das ist Bösartigkeit. Amen. Amen. And not what man calls. Und nicht das, was der Mensch wicked bösartig nennt. If you read it, then you see. And then Then look at verse 16. 16. He said, a little that a righteous man had is bigger, is better than the riches of many wicked. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Go back to Hebrews 6. Hebräer 6. Amen. Amen. To help us to read verse 12 again. Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. That you be not slothful, the followers of them who through faith and patience inherited promises. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself, because he is greater than everything. Say, surely, blessing, I will bless thee, and multiplying, I will multiply thee. Verse 15. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Is somebody getting it? Stop giving him time. Hör auf, Gott ein Zeitlimit zu geben. We are going to be 27, we are going to be 28, we are going to be 39. 28, you know that, you know, remove your mind from death. Nimm deine Augen weg von diesen Zahlen. It's not about time, it's not about Zeit. Age. Es geht nicht In Christ's world, there's nothing like that. In the natural world, yes. You know, age matters a lot. Etwas sehr Wichtiges. But you don't belong there any longer. Dahin. Remember where you belong. Erinnere dich daran, wohin du gehörst. Are you getting it? If you are in the flesh, you will Wenn see du Fleisch bist, wirst du immer auf dein Alter schauen. If you are in the spirit, you Wenn see du Geist Christ. Bist, wirst du Christus sehen. Amen. Amen. Amen. In Galatians 6. Galater 6. I will make it so short today. Amen. Mm-hmm. Galatians 6. Galater 6. It's up from verse... From verse 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. He said, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. If you trust him, you are going to get his result. Wirst du auch seine Ergebnisse haben. If you do not trust him, nicht vertraust, what you trust is going to give you result. Wird dem, was du Vertrauen schenkst, die Ergebnisse bringen. Are you getting it? If you trust Christ, yes, Christus any decision you make, jede Entscheidung, there's die du triffst, a result. Es gibt immer ein Ergebnis daraus. Be not deceived, God is not more. For whatsoever a man sweareth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. If your mind is full of the flesh, wenn deine Gedanken voll sind vom Fleisch, if your mind is full of your age, Gedanken voll sind von deinem Alter, if your mind is full of what others are having, deine Gedanken voll sind von das, was andere haben, you are going to get the result of what others are having. Wirst du die Ergebnisse davon bekommen? You are going to be worried, du wirst and Sorgen machen, and frustrated. Du wirst depressiv werden, du wirst frustriert and sein, nothing is working dass in deinem Leben nichts funktioniert. Is somebody getting it? But he that soweth to the Spirit. If your focus is all about Aber the wenn spirit, dein Fokus auf dem Geistlichen liegt, that's Christ. Christ is Christus, our spirit Christus ist unsere geistliche Welt. You see, to sow in the spirit, to the spirit is to trust Christ, ins to believe him, zu sehen, to see him, ihn zu sehen, an ihn zu glauben, ihm zu vertrauen. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. Are you getting it, please? Mm-hmm. And let us not be weary. In due season, let me see. Let us not be weary. in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Lass if uns we aber never give up. Im Gut, Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Don't give up. Gib nicht auf. He don't want you to give up. Er möchte nicht, dass wir aufgeben. Don't give up on Christ. Wir sollen Christus nicht aufgeben. Even with Christ, if things can be like this, what about without him? Maybe wenn unser Leben in your grave already. So läuft, wie es jetzt läuft, ohne Jesus, wie wäre es denn sogar mit? Wenn unser Leben so ist mit Jesus, wie wäre es ohne Jesus? Wir wären vielleicht, einige von uns wären vielleicht schon tot. You know, Fanny, there's a place I want to. So that you know this also. God never tempt anybody. Gott versucht niemanden. And he never try even you. Und er versucht auch dich nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There's a place I want us to go to about Joseph. And it's in Psalm 105. Psalm 105. Go to Psalm 105. Joseph, he dreamt. Joseph hat geträumt. If God reveals things to you, wenn Gott dir Dinge offenbart, those things are going to try you. Wenn diese Dinge dich prüfen, if you trust God, wenn du Gott vertraust, is somebody getting it? Joseph dream Joseph tried him. Josephs Traum hat ihn versucht. What he revealed to you is going to try you. Was er dir offenbart hat, wird dich versuchen. Look at it. From verse 15. Psalm 105, Vers 15. Okay, from it will be better from 14. He said 14. He suffered no man to do them wrong. Yea. He reproved kings for their sakes, saying, touch not my anointed, and do my prophet no harm. If God can say, do my prophet no harm, what about my son? Wenn Gott sagt, taste meinen Gesalbten nicht an. Was, wenn er das über Propheten sagt, was sagt er dann über seine eigenen Kinder? He said, you are greater than the prophet. Weil er sagt, wir sind größer als die Propheten. Amen. Amen. You are greater than the prophet. Wir sind größer als die Propheten. Der Kleinste, people want to be prophets. Der Größte. Christ is greater than the prophet. Leute wollen Propheten sein, aber Christ a ist größer is als der greater Prophet. Than the prophet. Ein Sohn ist größer als der Prophet. If he can say, touch not my anointed, and do my prophet no harm, what about his son? Wenn er sagen kann, taste meine Gesalbten nicht an und füge meinem Propheten kein Leid zu, was sagt er dann über seine eigenen Kinder? He loves you and he er liebt care dich of so much. Und passt auf dich auf. He values you more than er schätzt uns mehr als, auf die, mehr als alles andere. You know how he values wenn wir wissen, würden wir sehr uns schätzen. You will never be afraid of wenn wir vor nichts Angst haben. You know, remember the story of if one get lost. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Schaf. We leave the 99 and look for that one. Wenn ein Schaf verloren geht, lässt er die 99 zurück und sucht nach diesem einen Schaf. He's talking about you. Es geht um dich. Verse 16. He said, moreover, he called for a famine upon the land. He brave the whole staff of bread. He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters. He was laid in iron until the time that his word came. The word of the Lord tried Joseph, until Joseph could see everything outside. He said, the word of the Lord The word of the Lord is his dream. What das, he dreamt of. Wort des Herrn hat ihn geprüft. Try Joseph. Es hat Josef geprüft. Are you going to trust the Father? Wenn wir dem Vater vertrauen. Amen. Amen. Are you going to continue if it seems not his work? Auch wenn nichts funktioniert. If you look at Joseph after the dream, you know what a lot of things that happened. Nach dem Traum sind so viele Sachen in seinem Leben passiert. Er wurde als Sklave verkauft. He was sold. By his own brother, von seinen eigenen Brüdern, von seiner eigenen Familie wurde er verkauft. And in Potiphar's house, he did no wrong. Und im Haus seines Meisters hat er nichts Böses getan. He was thrown into a prison. Aber ihm wurde etwas Böses angehangen. He refused to, you know, he refused to disobey his father. Er, that's God. Aber Josef hat sich dennoch weiterhin geweigert, seinem Vater Gott zu missachten. He refused to have it in easy way. Is somebody getting it? Er wollte nicht den einfachen Weg der Sünde nehmen. You know, to prosper in the natural world. Um in der Welt erfolgreich zu sein. If Joseph followed that woman. Wäre Josef auf dieses Angebot dieser Frau eingegangen? You know, Joseph had nothing to lose. He was already a slave. Hätte er sozusagen nichts zu verlieren gehabt, weil er war ja schon ein Sklave. Maybe they could have. They could have planned with that woman and killed the master. Then you now inherit everything. Vielleicht hätte er mit der Frau einen Plan aushacken können, dass man dann ihren Ehemann tötet und dass die beiden dann das Haus und alles andere gehört. But Joseph chose Aber Josef hat sich für den Weg von Christus it entschieden. Might be so difficult, auch wenn es sehr schwieriger war. Ist, if somebody gets entscheide ich mich dennoch dafür. It might be so difficult. Vielleicht ist es schwierig. But I choose it. Ich entscheide mich für den Weg von Jesus. I might go to prison, but it doesn't matter. Vielleicht gehe ich ins Gefängnis deswegen, aber es ist egal. Amen. Amen. Remember also Moses. Genau wie Mose. In Hebrew 11. In Hebräer 11 steht das. Amen. The same thing with. Das gleiche war auch bei Mose. Hebrew 11. Let me go there. Hebräer 11. Amen. Amen. The easiest way is der einfache what man Weg is looking for ist today. Das, was der Mensch sucht. Amen. Amen. The easiest way der to einfache get it. Weg, um es zu bekommen. We look for the fastest way. Wir suchen nach dem schnellsten Weg. Let Christ be your way. Lass zu, dass Christus unser Weg ist. It's, are you getting it, please? Mm. Let him be your way. Lass zu, dass er dein Weg ist. Proverbs 4:24. It said, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben verweigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. You know, to be a son of the daughter, Pharaoh's daughter, it means prosperity. Weil dieser Titel Not hätte Reichtum und eine gesicherte Zukunft bedeutet. That's prosperity. Das ist Reichtum. That's what man we call das ist das, was der Mensch gut nennt. That's what man we call grab the opportunity. Was der Mensch sagt, du musst diese Gelegenheit, einmalige Gelegenheit beim Schopf packen. This opportunity, man, diese Gelegenheit kommt nie wieder. Is somebody getting it? take your eyes away from the earth. Nimm deine Augen weg vom Irdischen. You don't belong to earth. Wir gehören nicht zur Erde. Amen. Amen. He says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. It did not say he will not enjoy there, as Pharaoh's daughter's son. Er wusste, dass er es genießen wird, wenn er sich diese Zeit nimmt. But it's for a season. Aber für eine gewisse Zeit. It's for a time. Für eine gewisse Zeit. Yeah. It's like esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. For he had respect unto the reproach of the compares of the reward. Hebräer 11, Vers 26, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. He chose rather to suffer. Lieber entschieden zu leiden mit Christus. He took his eye away from that, weggenommen. From Pharaoh. Vom Pharao. From the riches then. Von den Reichtümern. From the good of Colossians 3. Quickly go there, please. Kolosser 3. Colossians 3. Praise the Lord. Halleluja. Colossians 3. Kolosser 3. Look at it here. Are we there, please? Can you help us to read verse 1? Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was oben ist, wo der Christus ist, das Sitzen zu Rechten Gottes. Thank you. Mm-hmm. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Things in heaven belong to you. Dinge im Himmel gehören uns. The Bible says things are reserved for you there. Bibel sagt, Dinge sind dort für uns reserviert. Things are no longer for you here. Hier auf Erden haben wir nichts. Hier ist nichts für uns. Things are reserved there for you. Until you are there, you don't have what belongs to you. Und erst wenn wir das erkennen, haben wir diese Sachen. Here is full of death. Weil hier auf you know, Corona is full. Here is everywhere here. Krankheiten. There is nothing like that. Aber dort ist somebody getting it. Von diesen Dingen. If you then be risen with Christ, see those things which are above. Where Christ seated at the right hand, on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on earth. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. If Moses sees Pharaoh, wenn Moses auf den Pharao und seine gesicherte Zukunft geschaut hätte, dann hätte er es nicht gepackt. His eyes was in heaven. Aber seine Augen waren auf dem Himmel gerichtet. No one can see. Was niemand sehen kann. Where no one can see. Das, was niemand sehen kann. But he knows that that is where that place is where he belongs. Das ist sein Ziel, das ist sein Zuhause. Where is your home? Wo ist dein Zuhause? Allow Christ to be your home. Lass zu, dass Christus dein Zuhause ist. Allow Jesus to be your home. Lass zu, dass Jesus dein Zuhause ist. Somebody get in it. Amen. Amen. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Where Christ, who is our life, shall appear. He is our life. Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben. You have another life. Wir haben ein neues Leben. No longer the dead life. Nicht mehr das tote Leben. But a new life. Aber ein this neues Leben. Und das ist Christus. Amen. Amen. If nothing is working, wenn nichts funktioniert, it means victory for you. Bedeutet das Erfolg für uns. It's not defeat, it's victory. Es ist nicht Versagen, es ist instead of you to rejoice, you are sad. Aber anstatt dich zu freuen, bist du traurig. If nothing is working, wenn nichts funktioniert, it's joy for you. Sollten wir uns freuen. Amen. If you are going from problem to problem, wenn du it's joy. Zu Problem gehst, sollst du dich freuen. If you really know who you are. Wenn du wirklich weißt, wer du bist. If things are getting worse. Wenn Dinge schlimmer werden. It's victory for you. Es ist Erfolg für dich. Oh, darling, thank you. In the natural world, yes, it's problem. Ist ein Problem. In Christ's world, in der Welt von Christus ist Erfolg. Because the bigger the problem, umso größer the bigger das Problem, the testimony. Umso größer das Zeugnis. The longer the time, the bigger the testimony. Umso länger es dauert, umso größer das Zeugnis. The bigger whatever problem you are facing. Umso größer das Problem ist, was du vor Augen hast. The greater the testimony. Umso größer das Zeugnis. Is somebody getting it? Please allow the Lord to be your focus. Lass zu, dass der Herr dein Fokus ist. Amen. Amen. Today, everything on earth, you can see things in the world. Heute sehen wir Dinge auf dieser Welt. Look at how people are dying. Wir sehen, wie Leute sterben. Look at how many people died in America. Wie viele Leute in Amerika gestorben sind wegen diesem Virus. Und immer noch in sterben. Germany, in Deutschland. No, in Nigeria, man, not, they were not even up to that. Before we left, they were not up to 500. Yeah, 400. Before it was 400. In Nigeria waren es 400 Leute. It's just the people. Aber es sind immer noch Menschen. Amen. Amen. Better allow it to be Christ. Wir müssen zulassen, dass es um Christus geht. It's Christ that defeated Satan. Christus hat den Teufel besiegt. It's Christ that, you know, it's only Him you will not have fear. Ihn haben wir keine Angst. If you are not afraid, it means you are not even living here on earth. Wenn du keine Angst hast, bedeutet das, dass du nicht hier auf Erden bist. If you think of, especially this virus that is here everywhere today. Besonders mit diesem Virusthema. Just the air you breathe is dangerous. Die Luft, die du einatmest, ist schon gefährlich. But Christ, for God's children, we breathe Christ's air into our one. Wir atmen Christus ein. Is somebody getting it? The air we breathe is Christ. Die Luft, die wir atmen, ist Christus. He said that Christ, who is our life. Christus, der unser Leben ist. Everything of you is Christ. Alles von uns ist Christus. So are you getting it? Why do we even cover our nose? It's because of them. Wieso haben wir unseren Mundschutz an? Wegen ihnen. Because we know seeing is believing. Weil wir wissen, dass für die ist Glauben sehen. Amen. Amen. You are wonderful. Know that your father is great. Wisse, dass dein Vater großartig ist. He did not come for fun. Er ist nicht aus Spaß gekommen. He came because of you. Er kam für dich. To deliver um dich from zu erretten aus dieser gegenwärtigen bösen Welt. He called this world evil. Er hat diese Welt bösartig genannt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Maybe we stop here, then we quickly give testimony. I thank God that we went to Nigeria. We're about just to pray 4 weeks. Or you have any question? Anybody have any question? Hat jemand eine Frage? Concerning the message. Über die Botschaft, Predigt. You have any question? What is your name? Finish. Felix, okay. You are welcome. Thank you. So if so we went to Nigeria, instead of spending 4 weeks, we spent more than 3 months. Wir waren in Nigeria und wollten 4 Wochen bleiben, aber aus 4 Wochen wurden 3 Monate. But we enjoy it. Wir haben es genossen wegen Christus. The message was going on there. Wir haben dort gepredigt. It was all about the message. Wir haben dort viel gepredigt. Today, before coming here, when I was in our bedroom, I was thinking of, because we normally start preaching there, start preaching there 10:30. In Nigeria haben wir immer um 10:30 Uhr angefangen. So I look at the time and say, oh, this time I'm already preaching. It was 11, I said I'm already preaching. At this time, last week, um diese Zeit letzte Woche? We have just finished service. Haben wir den Gottesdienst gerade beendet? Amen. Amen. So it was not, you know, like Paul said. Wie Paulus sagt. In prison or not, in Gefängnis oder nicht, ist es immer Christus. If I'm here or there, it doesn't matter. Ist egal wo. Anywhere, ja. Wo ich bin. It's Christ. Es geht um Christus. So it doesn't, you know, there's not prison. You know what man called freedom? Das, was der Mensch Freiheit nennt, not what Christ called freedom. Ist nicht das, was Christus Freiheit nennt. At times, you know, God's children, you have to know that. Und das müssen wir als Kinder Gottes wissen. Amen. Amen. You know, Paul, he knew that. He understood Paulus that very das. Well. Er hat das verstanden. If you read that, you know, Acts of Apostles, we have concerning Paul and Silas, where they were put in prison. Wenn wir uns die Geschichte von Paulus und Silas anschauen, dass beide waren im Gefängnis, weil sie gepredigt haben. You know why they were praising the Lord? Und als sie dann sich entschieden haben. And the gate of heaven, the prison gate was open. There was earthquake. Haben sie sich dann entschieden, einfach den Herrn zu preisen, haben gesungen und auf einmal gab es ein Erdbeben. You know, just learn to praise your father. Lernt euren Herrn zu preisen. You know, in prayer, he never even dance, but in praises he dance. God dance. Tanzt er vielleicht nicht, aber wenn du Lobgesang machst, when you are praising him, he stand up and dance. Dann schickt er auch den Tanz. Everywhere is shaking. Und dann gab es ein Erdbeben. Is somebody getting it? Amen. Everywhere, he loses, you know, his earthquake never destroy, kill people. His earthquake is different from the natural earthquake. Aber sein Erdbeben ist nicht wie das natürliche Erdbeben. Das natürliche Erdbeben zerstört Menschen, aber sein Erdbeben befreit. His earthquake freed people. Sein Erdbeben hat Menschen befreit. He bring people into his kingdom. Es bringt Leute in sein Königreich. Amen. Satanic earthquake destroy, kill people. Aber diese teuflischen Erdbeben tötet und zerstört Menschen. There was earthquake. You know. And you know these people, they refuse to run. Und als dann das Erdbeben passiert ist, weil Gott halt getanzt hat, haben sich natürlich die Gefängnistüren geöffnet. Today, hey, run for your life. Und Paulus the gate is open. Hey, before they lock, before they come. und habe die beiden standen immer noch in ihrer Zelle und haben weitergesungen. Sie haben nicht gesagt, oh mein Gott, die Tür ist auf, lass uns schnell rennen, raus hier, sondern sie standen immer noch in der Zelle und haben weiter Gott gepriesen. The jailers, those people that is the kept there to be watching them over there. Und die Gefängniswärter, die auf sie aufpassen sollten, they woke up. Sie sind aufgewacht. They thought they have run away. Und haben gedacht, oh mein they Gott, wanted to kill themselves. Die ganzen Leute sind sicherlich abgehauen. The pastor, no! Don't kill yourself. Und die Gefängniswärter wollten sich selbst umbringen, weil sie wussten, dass wenn rauskommt, dass sie ihren Job nicht gemacht haben, werden sie auf brutalste Weise getötet. Deswegen ist es besser, sich das Leben zu nehmen. If they have run. Aber wären Paulus und Silas weggelaufen, that man, they could, the jailers could have killed themselves. Hätten die Gefängniswärter sich alle umgebracht. But because they refused to run, that's trusting God. Paulus und Silas sich geweigert haben zu rennen, sondern einfach Gott zu vertrauen und weiterzukreisen. Somebody getting something here. Because they refused to run. Sie haben sich geweigert zu rennen. It saved their life. Hat das Leben dieser Wärter gerettet. Not just saving them that they are alive. Nicht nur, dass sie am Leben sind. They become God's family. Sondern sie sind auch zu Kindern Gottes geworden. Salvation. Weil Paulus und Silas gesagt haben, nein, ihr müsst euch nicht umbringen. Kommt mit, ihr könnt auch Gott folgen. And they will go and read it. Das könnt ihr euch durchlesen. 16. In Apostelgeschichte 16 ist diese Geschichte. Amen. Amen. They became God's Christ family. Sie wurden zur Familie. They received salvation. Sie haben Errettung empfangen. What are we to do to be saved like you? Sie haben gefragt, was können wir machen, um genauso errettet zu sein wie ihr? If they have run, wären sie weggelaufen, Paulus und Silas, dann gäbe es keine Errettung. Is somebody getting it? But they trust them. You know, they know that it's not about you are in prison, that you are in bondage. Aber die beiden haben verstanden, dass Freiheit nicht vom Ort abhängig ist. You are in prison, it's not, that's not what Christ calls bondage. Heißt das nicht, dass du nicht you don't have Christ, that's what is bondage. Wenn du Christus nicht hast, das ist Gefangenschaft. Amen. They are free in prison or anywhere. Wherever they are free. Egal, wo bist du, bist frei. Wegen Christus in dir. We were not in prison in Nigeria. In Nigeria waren wir nicht im Gefängnis. But we were in Nigeria. Aber wir waren in Nigeria. We were not in bondage because of the Christ in us. Wegen Christus. Christ's word was never in bondage. Das Wort von Christus war nicht in Gefangenschaft. We lose it and everywhere shaking. Es wurde immer wieder freigesetzt. And people, und es hat Leuten geholfen. People listening and Leute haben zugehört. And asking questions. Und haben Fragen gestellt. And we all see. Und wurden errettet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The Bible said in everything we are to rejoice. Die Bibel sagt, in allem sollen wir uns erfreuen. Who can rejoice when things, you know, we can rejoice when things are working. What about when nothing is working? Wer kann sich freuen, wenn nichts funktioniert? He said, rejoice always. I say rejoice. Wir sollen uns ständig freuen. He did not say only when things nicht nur, wenn are Dinge good, gut laufen, but always. Sondern ständig. People, you are in Nigeria, rejoice. Even when you are in prison, rejoice. Amen. Rejoice because your freedom is not what people call freedom. Ist nicht das, was der Mensch Freiheit nennt. You are free no matter where you are. Frei, egal wo du bist. The Christ in you. Christus in dir ist deine Freiheit. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So please, if there is no question, if do you have anything to say, to add, or any? Yeah, let me quickly come.